Herzlich willkommen zur A. 10 Hinweise auf eine Persönlichkeit und raten dürfen heute der Jürgen, der Dominik. Er hat es wieder getan. Und ich erkläre als Philipp. Hinweis Nummer 1. Ich erblickte am 5. September 1946 im damaligen Sultanat Sansibar das Licht der Welt. Freddie Mercury. Richtig. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Im Ernst? Oh, tschüss. Ja, ich erzähle trotzdem noch die restlichen Hinweise. Das stimmt jetzt wirklich? Ich habe mir auch gedacht, lass ich es weg. Es tut mir jetzt echt leid, weil ich liebe Freddie Mercury. Kein Problem, ich eben auch. Hinweis Nummer 2 wäre gewesen, in Bombay besuchte ich das Internat, wo ich mich am Schultheater beteiligte. Meinen Abschluss habe ich jedoch aufgrund einer Revolution in Sansibar anderswo gemacht. Hinweis Nummer 3. Mein Studium in Grafikdesign schloss ich 1969 ab, indem ich auch Männerbekleidung entwarf. Hinweis 4. Im Jahr 1968 lernte ich einen meiner späteren Wegbegleiter kennen. Eine von ihnen ist heute vor allem im Tierschutz aktiv und engagiert sich für den Schutz von Igeln. Wer ist das? Brian May. Ah, okay, von Queen, also ja, halt von Queen auch. Okay. Genau, ja. Genau. Fünftens, Deutschland hatte für mich eine besondere Bedeutung. In den frühen 80er Jahren hatte ich eine Wohnung in München. Ich trat zudem in einer von Mike Krüger moderierten Sendung 4 gegen Willi auf. Heute ziehen Erinnerungssteine in Hamburg, Bonn und Dortmund meine Namen. Kein Spuckstein, wohlgemerkt. Nein, kein Spuckstein. Und ich finde es mega witzig, dass einfach Mike Krüger Freddie Mercury mal zu Gast hatte. Was aber so war nicht auch, Johnny Cash war doch mal bei Peter Alexander, so, das war, früher war das so. Geil. Und der, ich weiß nicht, ob das noch kommt in der ganzen, die Münchner homosexuellen Szene, gehst du noch drauf ein? Nicht im Detail, nee. Nicht im Detail. Wie hieß der deutsche Regisseur? Fassbinder? Ja. Ja, Fassbinder. Es war auch ein bekennender Homosexueller und Freddie Mercury und er müssen Hardcore-Partys gefeiert haben, also in der Szene in München. Also der hat nicht nur ein, zweimal, genau. Um das mal jetzt kurz festzuhalten, der Dominik gibt gerade dir Hinweise zu deinem, zu deiner cool, zu erwartenden Person. Ja, vielleicht komme ich drauf. Vielleicht mit Hinweis Nummer 6. Unter dem Namen Larry Lurex veröffentlichte ich 1973 eine Single, die jedoch keine größere Beachtung fand. 1985 verriet ich dem Jugendmagazin Popcorn, was ich in 10 Jahren machen werde, da werde ich wahrscheinlich tot sein. Ich sollte Recht behalten. Hm, das ist ja deprimierend. Ja. Bisschen. Oh, also, dass es Popcorn heißt, meine ich. Nein. Hinweis Nummer 8. Mein Name, Farrokh Bulsara, war als Künstlername dermaßen ungeeignet, dass ich mir einen anderen Namen zulegte, unter dem ich Weltruhm erlangte. Hinweis Nummer 9. Meine AIDS-Erkrankung teilte ich der Welt am 23. November 1991 in einer schriftlichen Erklärung mit. Am Tag darauf fiel ich ins Koma und verstarb noch am gleichen Tag in London im Alter von 45 Jahren. Wie meine Mutter sagen würde, da kriege ich Gänsehaut. Und es stimmt auch noch. Das stimmt auch. Meine letzte Ruhestätte ist der Öffentlichkeit bis heute nicht eindeutig bekannt. Ist es so? Wusste ich nicht. Es gibt wohl mehrere Aussagen, dass er irgendwo verstreut wäre, dass er irgendwo vergraben wäre und das ist aber, das haben wohl die Angehörigen sich drum gekümmert. Ich bin bei mir auch wieder Glocke total gehängt. Verstreut. Ich hätte tatsächlich nur, also dein vorletzter Hinweis, da hätte ich es spätestens gewusst, wenn ich es nicht sofort erraten hätte. Ja. Tatsächlich hätten mir alle anderen Hinweise nicht so weit weitergeholfen wie Sansibar. Ja, doch, das mit dem, wie war das Vorname? Farrokh, hat, glaube ich, bei mir geklingelt. Ah, okay. Ja. Aber wir haben ja noch 2 Stück. Hinweis Nummer 10. Neben meiner voluminösen Baritonstimme, die scheinbar mühelos Brust- und Falsettregister erreicht, bleibt mein theatralisches Bühnenauftreten unvergessen. Gerne spielte ich mit Mikrofonständern, trat in Mantel und Krone auf oder hüllte mich in die jeweilige Landesflagge. Entschuldigung, das klingt schmutzig. Das mit den Mikrofonständern übrigens ist tatsächlich aus der Not geboren. Und zwar ist einfach schlicht und greifend mein Mikrofonständer bei ihm auf der Bühne kaputt gegangen, sodass er anstatt sozusagen oben das Mikro in der Hand einfach eher den unteren Teil noch hatte, den aber nicht mehr abstellen konnte, weil die Füße fehlten. Ja. Yeah. Und dann hat er gemerkt, so hey, damit kann man ja irgendwie in der Gegend rumfuchteln, das wie so ein Stab herumwerfen und so weiter. Und natürlich, wie es für einen Musiker anständig ist, Hinweis Nummer 11. Als Leadsinger und Mitbegründer der Band Queen, Komponist von We Are The Champions und Bohemian Rhapsody, erlangte ich weltweite Berühmtheit. Jetzt weiß ich's. Es ist Paul McCartney. Richtig, Paul McCartney. Der Freddy, der hat's drauf gehabt. Auch eine komplette Opernausbildung hat er genossen, anscheinend. Das ist das, was ich im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob sich das mit deinen Aufzeichnungen zählt. Und ich bin nach wie vor gespannt, ob jemand, der so schlechte Zähne hat wie er, heute noch auf einer Bühne stehen würde. Das habe ich mir immer, da heutzutage wäre das in dieser weichgespülten Popwelt, hätte man ihm schon längst das Gebiss, glaube ich. Oder du machst es zur Nummer, siehe Pol Potts. Du sagst, gut, schau mal, dieser Mann, der so harmlos aussieht. Ja. Yeah. Aber das ist natürlich auch bloß, das funktioniert einmal. Aber der Freddy, der konnte was. Der Freddy. Ja. Es gibt noch ganz viele andere tolle Fakten über ihn, haben jetzt alle hier nicht reingepasst. Aber wie du sagst, unglaubliche Stimme und gerade für einen Rockmusiker ist es einfach brutal, was für ein Volumen der gute Mann hergekriegt hat. Nun gut, das war ja mal wirklich schnell. Mal gucken, ob wir die Folge so einfach online stellen oder ob ich so umschneide einfach, dass man nichts mehr davon. Den ersten Hinweis ganz ans Ende. Das wär so, es wäre so episch, einfach mal wirklich das durchzuziehen und das umzuschneiden. Ja. Vor allem, wenn du es dann alle Hinweise hörst und dann am Ende kommt, ich wurde auf Sansibar geboren und dann kommt der Dominik mit der Antwort aus der Pistole. Ja. Das war der Rest hat mir nicht geholfen. Wie so ein Film, wo du die ganze Zeit in die Irre geleitet wirst und am Schluss, oh mein Gott, ich hätte es von Anfang an sehen können, der Schnitt hat überhaupt nicht gepasst. Ja. Oder Möglichkeit B, wir piepsen tatsächlich den Namen raus, was du errätst. Ja. Nee. Können wir uns überlegen. Also nein, nix, da gibt's. Bitte. Los, jetzt. Egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.